versteht, was ich so denke als deutscher Mann. Mein Auto fährt schnell, Turboinjektion und so gebe ich Gas auf der Autobahn. Hallo, ihr Schnarchbissen, jetzt komme ich hier. Doch zuerst aus der Dose noch ein guter Schluck Bier. Pilotenbrille, Spiegel, Spiegelreflex. Und wenn mir einer dumm kommt, überhol ich glatt rechts. Frauen-Emanzipation, wenn ich das nur höre, steigt in mir der Hohn. Weibergeschwätz, dummes Gelaber, warum kenne die nicht so Sinn wie meine Mutter? Ich bin nix entgegen Sekretärin oder Verkäuferin. Und vor allem braucht man die Frau vom Fach, doch alles andere ist doch wirklich Männersack. Das mach ich allemal, weil dem sag ich euch gleich. Ich schwor, ich bin und bleibe ordentlich deutsch. Kann, ist das Schwuchtel gesündet, parfümiert sein Arschloch noch mit Lavendel, seichte Ästhete, verweichlichte Gnabe, und raus auf dem Acker, da kannst du jede von der Habe. Beim Radio und beim Fernsehen, da sitzen sie schon, das ist der Untergang der westlichen Zivilisation. Wo bleibt da Anstand und Sauberkeit? Und am Adolf, da wäre das niemals komm so weit. Es wird kommen, was will ich, bleibe cool. Ging's.